Löwen gehen. Ich will Rambo sehen. Du willst kuscheln, ich will Sex. Du willst Schuhe kaufen. Ich will Amok laufen. Ich will einfach nur ein Ritt zu dritt. Einen Ritt zu dritt. Dafür schlupp ich mit und trag die Tüten bis nach Haus. Bei unserem Ritt zu dritt macht deine Schwester mit. Dafür schreib ich auch Rambo aus. Ich will was zerstören. Ich will.